Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Gnade erwiesen, dass wir heute mit einem sehr lehrreichen Buch aus dem Themengebiet Al-Aqidah beginnen. Wir werden das Wort bi'idhnillahi ta'ala erklären. Und dieses ist ein sehr, sehr wichtiger Unterricht für uns alle. Denn wir sollten wissen, das Erste, womit die Propheten zu ihren Völkern gekommen sind, war mit der Aqidah. Und dieser Unterricht soll folgendermaßen gestaltet sein. Weil auch das Buch so aufgebaut ist, über das wir heute bi'idhnillahi ta'ala reden, das Buch ist von dem Großgelehrten Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, einer der Großgelehrten, der unter anderem dieses Buch und andere Bücher geschrieben hat. Und wenn man sieht, wie alt er geworden ist, dann wird man nur den Kopf schütteln und sagen, Subhanallah, Allah gibt die Gnaden, wem er will. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Das sind die Gnaden Allahs und er gibt sie, wem er will. Er war sage und schreibe 35 Jahre alt und war ein Großgelehrter. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala kann das Wissen von jedem segnen, von wem auch immer er will. Deswegen soll niemand verzweifeln oder sofort in Hoffnungslosigkeit sich stürzen und sagen, ach, das ist mir zu viel, wie soll ich das alles lernen? Sei aufrichtig und du wirst lernen. Als Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, rahmatan wasi'a, einer der großen Gelehrten der islamischen Umma, angefangen hat, Hadithe zu lernen, so hat er bestimmt nicht gewusst, dass er irgendwann 1 Million Hadithe auswendig kann. Mit Überliefererkette. Jedoch hat Allah es ihm ermöglicht. Na, deswegen, du musst nur aufrichtig sein und Allah subhanahu wa ta'ala beweisen, dass du die Religion lernen möchtest. Und alles andere ist von Allah subhanahu wa ta'ala und er gibt diese Gnaden, wem er will. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg anstrengen, die sich in unserer Religion bemühen, etwas Gutes zu tun, so werden wir sie unsere Wege leiten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns nützliches Wissen geben, nachdem wir handeln. Das Buch von diesem Großgelehrten heißt I'lam as-Sunnah al-Manshura. I'lam as-Sunnah al-Manshura. Und es gibt in diesem Buch 200 Fragen zur islamischen Aqidah. Aber bedeutet, es sind trotzdem etwas mehr Fragen als 200 Fragen, liebe Geschwister. Aber so wurde dieses genannt. Das bedeutet, dass wir dieses Buch, insha'Allah ta'ala, wenn Allah uns Leben gibt, von Anfang bis Ende studieren. Und es ist nicht so lang, aber dafür sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr nützlich. So dass wir, wenn wir dieses Buch zu Ende studiert haben, ein Basiswissen in der Religion haben, was nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Und je sicherer du in deinem Wissen bist, umso überzeugter wirst du sein von dieser Religion. Und je unsicherer du bist, weil du kein Wissen hast, umso schneller kann Shaitan dich vom Wege abbringen lassen. Warum? Weil er weiß, dass du nicht sicher bist. Und Shaitan weiß auch, dass du keine richtige Gewissheit an Allah subhanahu wa ta'ala hast, weil du auch dein Herz dauernd schweifen lässt. Du beschäftigst dich nicht mit dem Wichtigsten, das ist die Religion, sondern du lässt gerne dein Herz abschweifen und so wird es für Shaitan nicht wirklich schwer sein, auch dein Herz abschweifen zu lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen befestigen auf der wahren Religion und uns mit nichts anderem sterben lassen, außer mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das Buch ist aus dem Themengebiet Al-Aqidah. Und jeder von uns sollte wissen, dass dieses Wort nicht ein Wort sein sollte, was er einmal im Leben gehört hat, sondern das sollte ein Wort sein, was du tief und fest verwurzelt hast in deinem Leben. Denn die gesamte Religion des Islam ist Aqidah. Und so sagen die Gelehrten, Al-Aqidah sind alle Angelegenheiten, an die man im Herzen glaubt. Mit Gewissheit und ohne einen Spur von Zweifel daran zu haben. Ich wiederhole. Die Aqida sind alle Angelegenheiten, an die du im Herzen glaubst. Und du bist sicher bei diesen Angelegenheiten, du hast die volle Gewissheit und keinen Spur an Zweifel. Abu'l-Bara, das war theoretisch, wie können wir das praktisch verstehen? Wenn 1 Milliarde Menschen hintereinander zu dir kommen und dir die Hand schütteln und dir sagen, herzlichen Glückwunsch, es gibt keinen Ilah, es gibt keinen Allah, wirst du ihnen dann glauben oder nicht? 1 Milliarde Menschen sagen dir dieses. Wird dich das von deinem Glauben abbringen oder nicht? Wenn du sagst, nein, das ist Aqida. Wenn du sagst, ja, ich könnte strudeln, wallahi, dann musst du die Aqida nochmal lernen. Du bist fest in deiner Aqida und nichts und niemand kann dich schütteln in deiner Aqida. Wenn ich dir sage, komm, siehst du denn nicht, dass die meisten auf dieser Welt nicht den Islam praktizieren, sondern sie genießen das Leben. Sie tun, was sie wollen und es juckt sie gar nicht. Und man sieht doch die Zufriedenheit in ihren Gesichtern. Wenn du eine richtige Akide hast, sagst du, diese Leute wissen nicht, was am Tage der Auferstehung passieren wird. Und deswegen sind sie nicht so wie ich. Du bist ein Muslim und dich unterscheidet von einem Nicht-Muslim das Wissen. Und je gefestigter du in deinem Wissen bist, umso besser wirst du deine Religion praktizieren können und umso näher kommst du Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch eine wunderschöne Sache, liebe Geschwister. Du hast einen klaren Weg im Leben. Kennt ihr Leute, die manchmal auf der religiösen Seite sind und ein paar Tage später siehst du sie wieder in Diskotheken und Partys und mit anderen Dingen sich beschäftigen? Ey wallah. Warum? Weil sie nicht das klare Ziel vor Augen haben. Aber es gibt andere Leute, du kommst zu ihm und du schmückst ihn alles aus und du sagst ihm, hier, genieße. Aber er sagt, nein. Dieser Genuss ist nur ein kleiner irdischer Genuss. Und die Strafe, die ich für diesen Genuss ertragen muss, werde ich nicht aushalten auszutragen. Werde ich nicht aushalten zu ertragen. Das ist derjenige, der Wissen hat, liebe Geschwister. Und einer, der richtige Akida hat, der lässt sich nicht von anderen Leuten abirren. Wir sehen, es gibt Leute, der sagt dir, er hat eine Aqida. Er sagt dir, er hat ein Glaubensprinzip. Aber wenn du 1-2 Minuten mit ihm redest, dann fängt er an zu wackeln. Warum? Weil seine Aqida nicht fest ist. Aber nein, der Muslim, in keinem Falle wird er sich von diesem Weg, den er bestreitet, abbringen lassen. Wenn du dieses verstanden hast, dann hast du heute in deinem Leben etwas gelernt, was dich noch geradliniger in deiner Religion macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur den Siratul Mustaqim gehen lassen. Und trotzdem bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala immer darum, dass er uns befestigt in unserer Religion, so wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran einen wunderschönen Dua gelassen hat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. O Allah, und das ist ein Bittgebet, liebe Geschwister, das sollten wir niemals außer Acht lassen, dieses Bittgebet. Festige unser Herz. Lass unser Herz, nachdem du es recht geleitet hast, nicht abschweifen. Denn Allah hat die Herzen in der Hand. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Herzen in der Hand. Und wenn er will, lässt er dein Herz abschweifen. Aber du schaffst den Grund dafür. Niemand anderen schafft den Grund dafür außer du. Wallahi, niemand anderes. Will Allah für uns das Gute, ja oder nein? Allah will für uns das Gute. Und niemals möchte Allah subhanahu wa ta'ala für uns das Schlechte. Aber der Mensch, er erkennt selber nicht, was für ihn das Beste ist. Und daher schweifen viele Leute ab von dem Weg, obwohl sie den Weg der Wahrheit angenommen haben. Und wir haben es mittlerweile mit eigenen Augen gesehen. Wir waren Zeitzeugen, dass Leute sich auf dem Weg der Wahrheit befunden haben. Aber nach einer Zeit hast du sie abdriften sehen in andere Sekten, in andere Ideologien. Und dieses, was am Tage der Auferstehung einem keinen Erfolg bringen wird, hat alles nur einen Grund gehabt. فَلَمَّ زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Als sie dann abgeschwiffen sind, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen irregeführt. Warum? Sie haben angefangen. Als sie abschweifen wollten, sie kennen eigentlich den Weg der Wahrheit. Und er weiß, er muss seine Religion lernen. Er muss eine Basis in der Religion haben. Er muss seine Religion auf beste Art und Weise praktizieren und sich abmühen auf diesem Weg. Das weiß er alles. Aber dann sieht er einen Weg, der ist viel leichter. Was hat er gemacht? Er hat einfach mal gewechselt. Zu der richtigen oder falschen Seite? Zu der falschen Seite. Und nachdem er gewechselt hat, was hat Allah mit seinem Herzen dann gemacht? Nachdem er gewechselt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz gedreht. Wallahi, Allah weiß Dinge über dich, die weißt du selber nicht über dich. Daher, du kannst Allah subhanahu wa ta'ala nicht betrügen, aber du solltest eine Sache machen, auch wenn manche Dinge dir schwerfallen. Und wallahi, uns allen fallen bestimmte Dinge schwer. Weil wir auch Gelüste haben. Wir sind Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen. Aber diese Schwäche soll dir nicht eine Motivation geben, abzuirren. Vielmehr solltest du, nachdem Allah dir das gesagt hat, der Mensch ist schwach erschaffen, dich noch mehr darum kümmern, befestigt in deinem Leben zu sein. Allah noch mehr zu bitten, dass er dich befestigt auf diesem Weg. Denn du weißt, dass eine einzige Tat, wenn sie Kufr ist, deinen ganzen Iman, deinen ganzen Glauben löschen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit einem aufrichtigen Iman leben und sterben lassen. Liebe Geschwister, das Buch ist aufgebaut in Frage-Antwort-Form. Und der Autor, er geht hier nach einer bestimmten Methodik. Was Allah gemacht hat und was der Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns über As-Saqar. Was lässt dich wissen, was As-Saqar ist? Es lässt nichts übrig. La tubqi wa la tadhar. Und sie verändert den Menschen ganz. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Er lässt uns eine Frage. Er stellt uns eine Frage und dann beantwortet niemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad s.a.w. Er sagte zu Mu'adh ibn Jabal, مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Was ist das Recht der Diener über Allah subhanahu wa ta'ala? Und ihr kennt diese Frage, die der Prophet s.a.w. oft eingeleitet hat, أَتَدْرُونَ. Wisst ihr, so sagten immer die Gefährten, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Frage, Antwort. Und das ist eine sehr schöne Methodik, die sich hier der Autor bedient hat, indem er nach dem Beispiel von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Gesandten gegangen ist, liebe Geschwister. Und ich möchte den Unterricht so gestalten, dass wir zusammenarbeiten. Nicht, dass ihr nur zuhört, sondern dass ihr auch mitmacht, bi'idhnillah, damit wir auch, inshallah, alle ein gutes Gefühl nach dem Unterricht.